And I want to address this issue that I love so much. Und ich möchte diese eine Sache ansprechen, die mir so wichtig ist und die ich so liebe. Theme of God's economy. Das Thema der Ökonomie, der Wirtschaft Gottes. It's an uncomfortable theme, es ist ein Thema, das unbequem ist, but yet it doesn't have to be. Aber es muss nicht unbequem to sein. To me, it's one of the most exciting themes that I can possibly preach on. Und für mich ist es eines der aufregendsten Themen, über das ich sprechen kann. For some this morning, it's going to hit you like a hammer. Für einige von euch wird vielleicht dieses Thema euch wie ein Hammer treffen. For some, it's gonna hit you like a glass of lemonade. Und für manche vielleicht wie so ein erfrischendes Glas Limonade. This is so good. Thank you. Ah, das ist so gut, danke. I love this. This is my favorite theme too. Ich liebe das. Das ist auch mein Lieblingsthema. I had someone at the door last week said to me, oh, God is so blessing me. It's incredible. Erst letzte Woche hat mir jemand an der Tür gesagt, dass es so unglaublich ist, weil Gott mich so sehr segnet. Ich muss einfach das weitergeben, ein Zeugnis geben. So, you have people from the one side, und so treffe ich Leute von der einen Seite, understand this, die das verstehen, dieses and Prinzip. People on the other side who are absolutely brand new. Und andere, die auf der anderen Seite des Spektrums stehen, vielleicht die ganz neu sind. So if you're brand new, just take a little bit of it today. Und as much as you can. Wenn du vielleicht ganz neu bist, dann nimm halt nur eine kleine Dosis von dem, was heute kommt, ja, one so viel wie du ihn verträgst. I don't want to stand before Jesus one day. Die Sache, die mir am Herzen liegt, ist, dass ich nicht eines Tages vor Jesus stehen möchte. Come up to me and say, und dass ihr dann zu mir kommt und zu mir sagt, you were the preacher. Du warst der Prediger. That was in the Bible. Und das stand hier and in der Bibel. You never showed me that. Und du hast nie darüber gesprochen, hast and es mir nie gezeigt. Robbed me. Und du hast mich etwas beraubt. You robbed me. Du hast mich beraubt. Do you understand? Verstehst du? You should have taught me this. Du hättest mich das lehren sollen. And you should have let me decide whether I would believe it or not. Und du hättest mir die Entscheidung überlassen sollen, ob ich das glaube oder nicht. Because a lot of preachers are afraid to preach this. Weil viele Prediger sich davor scheuen, das zu predigen. Shall I just preach it today? Und die Frage ist, soll ich es einfach sagen heute? Thank you. Okay, let's go back to the end of last week's message. Gehen wir zurück an das Ende der Botschaft von letzter Woche. And let's begin at Genesis 28, verse 20. Und wir fangen da an in 1. Mose 28, Vers 20. It says, then Jacob made this vow. Danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. It was a promise to God. Es war ein Versprechen an Gott. If God will indeed be with me, wenn Gott bei mir ist, and protect me on this journey, mich auf meiner Reise beschützt, and he will provide me with food and clothing, und mir Nahrung und Kleidung gibt, and number four, if I will return safely to my father's home, und viertens, wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, then the Lord will certainly be my God. Dann soll er mein Gott sein. Four things, das sind vier Dinge, that God would provide, dass Gott sorgt. Well, first, that God would be with me, his presence, also zuerst einmal, dass Gott mit mir ist. His protection, also seine Gegenwart, sein Schutz. His provision, seine Vorsorge. And Fürsorge, my arrival safely home. Und dass ich gut ankomme. Now, going to Liberia, wenn ich jetzt an Liberia denke, you know, God protect me. Gott schütze mich. Yeah, but God bring me back. Aber Gott bring mich auch wieder zurück. You know, we can pray for protection, but we want to come home. Wir wollen beschützt werden, aber wir wollen auch wieder nach Hause zurückkehren. We all want God to protect us all the way until we go home to be with him. Und wir möchten ja alle, dass Gott uns bewahrt bis zum Ende, bis wir zu ihm nach Hause gehen. And then he says in verse 22. Und dann sagt er in Vers 22. And this memorial pillar. Und an der Stelle, wo ich einen und mit diesem Gedenkstein. Remember last week he slept on a rock. Also erinnert euch, letzte Woche er schlief auf einem Stein. Have you been sleeping on a rock? Hast du mal auf einem Stein geschlafen? Emotionally, physically, financially. Emotional oder körperlich, finanziell. In your family. In deiner Familie. That rock, he stood up and it became a pillar. Diesen Stein hat er aufgerichtet und hat ihn zu einem Gedenkstein gemacht. A testimony to God's faithfulness. Eine Gedenkstätte, ein Zeugnis für Gottes Treue. The rock he slept on, he stood it up and he said, this rock now is a memorial pillar. Und diesen Stein hat er aufgestellt und gesagt, dieser Stein ist nun ein Gedenkstein. I have set up will become a place of worshiping God. Und wo ich ihn aufgestellt habe, das wird einmal ein Ort der Anbetung Gottes werden. Now in 1 Timothy chapter 3, in 1. Timotheus 3, verse 15, Vers 15, the local church is the pillar of God. Wird die lokale Gemeinde Gemeinde als die Säule oder der Gedenkstein Gottes genannt. The pillar of truth. Eine Säule der Wahrheit. It is the household of the living God. Es ist der Haushalt des lebendigen Gottes. God is within each one of us as we place our faith in Christ. Und Gott ist in jedem einzelnen von uns, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. And the local church is the most powerful change agent on the planet. Und die Gemeinde, die vor Ort ist, ist der mächtigste Ort der Veränderung auf diesem Planeten. When we live by faith in what God says. Wenn wir im Glauben das leben, was Gott sagt. Now watch the next statement. Und wenn ihr die nächste Aussage ansieht. And this is what we're going to talk about today. Und das ist jetzt der Kern des heutigen Tages. And I will present to God a tenth of everything he gives me. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. We're going to talk about the principle and the power of tithing. Und wir möchten über das Prinzip und die Macht, die darin liegt, den zehnten Teil zu geben. What is the tithe? Was ist dieser Zehnte? Let's go to the next verse, Proverbs chapter 3. Und wir finden das auch in Sprüche Kapitel 3. Verse 9. Vers 9. Solomon writes. Und Salomon schreibt hier. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. The tithe is this. Der Zehnte ist folgendes. That from my income, dass ich von meinem Einkommen I honor God, ich Gott die Ehre gebe, by giving him the first 10%. Indem ich ihm diese ersten 10% gebe. Now for some right now, it just feels like someone just dumped cold water all over your head like. Und vielleicht fühlt sich das für manche jetzt so an, als ob man so einen Kübel eiskalten Wassers drüber geschüttet bekommt. Hang on. Aber hört mal weiter zu, weil das wird jetzt echt unglaublich. Manche denken sich, ich kann gar nicht glauben, dass wir jetzt darüber sprechen. I'm just teaching the Bible. Aber ich lese das einfach nur aus der Bibel vor. I live by this for over 30 years. Und ich lebe danach jetzt schon seit 30 Jahren. And this is a very powerful principle. Und das ist ein sehr mächtiges Prinzip. Now, it's believing that God provides for us. Es drückt den Glauben aus, dass Gott für uns sorgt. That he protects us. Und dass er uns beschützt. That he's with us. Dass er mit uns ist. And that he will bring us safely home. Und dass er uns auch sicher nach Hause bringen wird. And to honor him, und ihn zu ehren, I give him the first 10%. Um ihn zu ehren, gebe ich ihm die ersten 10%. Not the last 10%. Nicht die letzten 10%. Because if I give him the last, it's never 10%. Denn wenn ich ihm die letzten 10% gebe, sind es nie For most people, when they give in church, für die meisten, die in der Gemeinde geben, it's like we give God a tip. Ist es so, als ob man Gott ein Trinkgeld gibt? Yeah, we say, you know, let me see what I got. Und dann sagt man so, ich schau mal, was habe ich jetzt gerade mit. Keep the rest, God. Okay, it's for you. Du kannst den Rest behalten, Gott, der ist für dich. Now there's a reason God does this, and this is the exciting part. It's in verse 10. Und es gibt einen Grund, warum Gott das sagt, und den finden wir auch in Vers 10. So your barns will be filled. So werden deine Scheunen voll werden. You like that word filled? Gefällt dir das Wort voll werden? So your barns will be filled with plenty. Und so werden deine Scheunen voll werden. And your vats will overflow with new wine. Und deine Kelter von Wein überlaufen. Now, Austrians really like that part. Und den Österreichern gefällt dieser Teil wirklich gut. That part doesn't go over so good in America. Das in Amerika kommt der wär's nicht in so gut. Austria, that really goes over big. Aber in Österreich ist das wirklich ein Anreiz. So, this is what God wants to do. Also das ist das, was Gott tun möchte. God wants to make a deal with us. Gott möchte einen Deal mit uns abschließen. Look, I take care of you. Und sagt, schau mal, ich sorge für dich. You honor me back. Du ehrst mich wieder zurück vom ersten Teil. And I'll honor you again. Und ich werde dich wieder ehren. And I'll make sure that your barns are full. Und ich werde dafür sorgen, dass deine Scheunen voll gefüllt sind. And you have plenty of new wine. Und es gibt genug neuen Wein zu trinken. Okay, now let's go to 1 Samuel chapter 2. Gehen wir mal ins Buch 1. Samuel, Kapitel 2. It says, for those, this is the Lord speaking, for those who honor me, I will honor. Und es heißt hier, sondern wer mich ehrt, den will auch ich ehren. And those who despise me will be lightly esteemed. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet Now, werden. Now you can honor God from your giving. Man kann Gott ehren mit dem, was man gibt. And then dishonor God with your lifestyle. Und dann Gott aber auch entehren mit meinem Leben. You can honor God with your giving. Du kannst Gott mit deinem, in deinem Geben and ehren. Dishonor God with the way you treat your family. Und Gott entehren, so indem du deine Familie so behandelst. You can honor God with your giving and then cheat at work. Du kannst Gott im Geben ehren und dann im Beruf betrügen. God wants us to honor him in all aspects of our life. Und Gott möchte aber, dass wir ihm die Ehre geben in allen Bereichen unseres Lebens. But it's always the very last thing that we honor God with is our finances. Aber es ist immer eigentlich das letzte, der letzte Teil des Lebens, mit dem wir Gott ehren, ist that's der finanzielle. Where it hurts the most. Denn da tut's am meisten weh. It always hurts. It costs us something. Tut immer weh und es kostet immer etwas. But it costs Jesus everything. Aber es kostete Jesus alles. To give us salvation. Um uns Erlösung zu bringen. So if you honor me, I will honor you. Also wenn du mich ehren wirst, werde ich dich ehren. And this is God's economy. Und das ist die Wirtschaft Gottes. I want to get in this. Ich möchte da wirklich eintauchen. And I want to be conscious that I'm in his economy. Und ich möchte eben sicher sein, dass ich in seinem Wirtschaftssystem and I'm lebe. Conscious of it. Und ich bin mir dessen bewusst. And it's working. I'm expecting God to move. Und es funktioniert. Ich erwarte, dass Gott etwas tut. I'm giving by faith. Und ich gebe im Glauben. And suddenly it comes back. Und plötzlich kommt etwas zurück. It's working. Und es funktioniert. And it makes me more generous. Und es lässt mich sogar noch großzügiger werden. And this is God's plan. Und das ist das, was Gott geplant Let's hat. Let's go back to Genesis chapter 12. Und wenn wir zurückgehen ins erste Buch Mose, Kapitel 12, look what God promised Abraham. Dann schaut mal, was Gott dem Abraham versprochen and remember, hat. In Galatians 3, we are the true children of Abraham. Und in Galater 3 heißt, dass wir die wahren Nachkommen Abrahams sind. As we place our faith in Christ. Wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen. Now watch, I will make you a great nation. Von dir wird ein großes Volk abstammen. I will bless you. Ich werde dich segnen. And make you famous. Und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. And you will be a blessing to others. Und ich will dich zum Segen für andere machen. God wants us to be a blessing in his name. Gott möchte, dass wir ein Segen sind in seinem Namen. He wants us to bless him by blessing others. Er möchte, dass wir ihn segnen, indem wir andere segnen. So as our blessing pours out to them, und so wie unser Segen anderen zugute kommt, through our words, vielleicht durch das, was wir sagen, our affections, oder durch das, wie wir uns eben ausdrücken, and through our giving, und auch durch unser Geben, thanksgiving arises to God. Steigt ein Dank zu Gott auf. In 2. Corinthians chapter 4. Das ist in 2. Korinther 4. Verses 14 through 16. 14 bis 16. And the thanksgiving of many. Und die Danksagung vieler brings glory to God. Bringt Gott Ehre. God wants our life to overflow. Gott möchte, dass unser Leben überfließt. Like we saw this church. So wie wir diese Gemeinde gesehen haben. That the president has recognized this church. Wo die Präsidentin von Liberia diese Gemeinde wirklich anerkennt. It's one church from South Carolina. Und das ist eine Gemeinde aus South Carolina. Working together with two other mission groups. Die mit zwei anderen Missionarsgesellschaften zusammenarbeiten. They are providing 100 water wells for people. Und sie stellen 100 Brunnen für Menschen her. And we were told by the leader of the project. Und wir wurden vom Leiter dieses Projektes informiert. When you go, wenn ihr geht, the most important thing is giving them Christ. Dann ist das Wichtigste, dass ihr den Leuten Christus gebt. We will build the well. Wir werden den Brunnen and graben build a school, und wir werden auch eine Schule and bauen und auch ein Waisenheim. But the most important thing aber das Wichtigste is loving these people with the love of God. Ist, dass man diese Menschen liebt mit der Liebe Gottes. This is what God has called us to do. Denn dazu sind wir von Gott berufen worden. Now, let's look at how it can apply to us. You see that H-I-C-A-T-U-T? Und jetzt wollen wir mal sehen, wie das auf uns anzuwenden ist. How diese it Übersetze, can apply to us translation. Also die, wie es auf uns anwendbar ist, Übersetzung. I will make you a great person. Ich will dich zu einer großen Person machen. I will bless you so much that other people will hear about it. Ich werde dich so sehr segnen, dass andere davon hören werden. And you will be a blessing to them. Und du wirst für sie ein Segen sein. How about the next one? Und der nächste Vers. I will make you a great couple. Ich werde dich zu einem großen Paar machen. I will bless you so much that other couples will hear about it. Ich werde dich euch so sehr segnen, dass andere Paare von euch and hören you'll werden. Be a blessing to them. Und ihr werdet ein Segen für sie sein. How about this one? Und der nächste Vers. I'll make you a great family. Ich werde dich zu einer großen Familie werden lassen. And I will bless you so much that other families will hear about it and you will be a blessing to them. Und ich werde euch so sehr segnen, dass andere Familien von euch hören werden und ihr werdet ein Segen für sie sein. But this is my favorite one. Und das ist mein Lieblingsvers. I will make you into a great church. Ich werde dich zu einer großen Kirche, Gemeinde machen. And I will bless you so much. Und ich werde euch so sehr segnen. And in so many different ways. Und auf so viele verschiedene Weise. That people all over will hear about it. Dass Menschen von überall darüber hören werden. And you will be a blessing. Und ihr werdet ein Segen sein. In America right now there's 5,000 powerful churches. In Amerika gibt es jetzt 5,000 wirklich einflussreiche, mächtige Gemeinden. The most powerful local churches in church history. 5,000 der wirklich mächtigsten Gemeinden in der ganzen Kirchengeschichte. These people accomplish things. Und diese Menschen bringen wirklich etwas weiter. They move situations. Und sie bewegen etwas. They impact countries. Und sie machen einen Unterschied in verschiedenen Ländern. Und sie verändern die Geschichte. To be a great church. Eine große Gemeinde zu sein. Because we have a great God. Weil wir ein großer Gott sind. And God's ready. Und Gott ist, steht bereit. God is ready. He's Gott, like, hey. Gott ist bereit dafür. It's not me. I'm ready. Es liegt nicht an mir, ich bin soweit. If you don't think I'm ready to pay the price, look to the cross. Und wenn ihr nicht glaubt, dass ich bereit bin, den Preis zu zahlen, dann schaut einfach auf das Kreuz. God is saying whatever it takes. Weil Gott sagt, was immer dazu notwendig ist. You just tune in to me and let's get moving. Stellt euch einfach auf mich ein und gehen wir gemeinsam vorwärts. This verse I asked God. I want that to be my life verse. Und diesen Vers, ich habe den Gott vorgelegt und habe gesagt, Gott, ich möchte, dass das mein Lebensvers wird. I want that verse. Ich möchte diesen Vers haben. That I will make you a great church. Dass ich dich zu einer dass du mich zu einer großen Gemeinde machst. Jesus said, you are not a light under a bushel. Und Jesus hat gesagt, ihr seid ja nicht ein Licht unter einem Scheffel. You're a light on a hill. Ihr seid ein Licht auf einem Berg. I'm praying that one day. Und ich bete darum, dass eines Tages, dass die Leute, die in Hamburg leben, Folgendes sagen. What is God doing in Vienna, Austria? Was tut Gott dort in Wien, in Österreich? I hear so many things about Vienna. Ich höre so viele Dinge, die da in Wien vorgehen. And I want to be right in the middle of what God's doing. Und ich möchte genau in der Mitte von dem stehen, wo Gott wirkt. I want to believe it, I want to preach it, I want to live it. Ich möchte es glauben, ich möchte es predigen, ich möchte es ausleben. I don't want to wait for other people to believe it. I want to believe it. Ich möchte nicht warten, dass andere das glauben, sondern ich möchte es selber tun. I have one life. Ich habe nur ein Leben. To be the light of the world, the salt of the earth. Um das Licht der Welt zu sein, um das Salz der Erde zu sein. The time is now. Und die Zeit dafür ist jetzt. God's ready. Und Gott ist bereit. He wants to bless so that we can bless. Er möchte segnen, damit wir segnen können. All right, let's move on. I want to show you a couple pictures from India. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen aus Indien. This is a school that we're supporting. Das ist eine Schule, die wir unterstützen. Now our church, from what we take in every month. Und unsere Gemeinde, also von dem, was jedes Monat hereinkommt. We give 10% of that to missions. Geben wir 10% weiter an in die Mission. We tithe off the tithe. Wir geben den Zehnten des Zehnten. That's what they did in the Bible. They tithe even off the tithe. Das haben sie auch in der Bibel so gemacht, dass der Zehnte vom Zehnten gegeben wurde. The average church in America today only gives 2% to missions. Die Durchschnittsgemeinde in Amerika gibt nur 2% in die Mission. It used to be 10% average. Früher waren es 10% im Mittel. In the 1920s. Also in den 20er Jahren. It has steadily declined. 20. Jahrhundert, aber es ist stetig bergab gegangen. And now it's about 2%. Und jetzt sind es ungefähr 2%. Let's go to the next slide. This is a letter that we received. Und das ist ein Brief, den wir bekommen haben. Thank you for your recent contribution. Danke für eure letzte Unterstützung. Your donation helped in enabling Living Hope to distribute new uniforms to over 100 of the poorest of children who attend school. Eure Spende hat dazu geholfen, der Organisation Living Hope neue Schuluniformen zu verteilen an über 100 der ärmsten Kinder, die unsere Schule besuchen. While uniforms may not be popular in the US or Europe, während Schuluniformen in den USA oder Europa nicht sehr populär sind, in impoverished regions a uniform is worn with great pride. Wird eine Uniform doch in sehr armen Gegenden mit viel Stolz getragen. Many of the children have a single set of clothing, often in horrible condition. Viele der Kinder haben nur einen einzigen Satz Kleidung, der oft in furchtbaren Zustand ist. A new uniform helps remove the obvious stigma of poverty so visible in their own clothes. Eine neue Uniform hilft also, dieses Stigma der Armut abzulegen. It is a joy for us to hand over the uniforms. Es ist eine echte Freude für uns, diese Schuluniformen zu übergeben. The smiles on the children's faces are worth a thousand words. Das Lächeln auf den in den Gesichtern der Kinder ist tausend Worte wert. Will and Judy Leonard. Will und Judy Leonard. And then they wrote this also. Next slide. And this is the kids. Go back to the other slide. There's a few more of the kids. Das sind eben einige dieser Kinder. And go to the next one. This is in India, by the way. Und das Ganze ist eben in Indien. Dear Rob and Mary, thank you for helping make it possible. Bless you, friends, Will and Judy. Lieber Rob und Mary, danke, dass ihr es möglich gemacht habt. Also segne euch, ja. Our monthly missions tithe is about 3,000 euro. Im Monat sind das in etwa 3.000 Euro, die wir geben. It's 10% of the church budget. Das sind 10% des Gemeindebudgets. We support also the MCA. Und die MCA wird unterstützt. A church plant in Poland. Ein Projekt in Polen. The Vienna Christian School. Die Vienna Christian School. Through Pearl and Brian. Durch Pearl and Brian. With India. Indien. And the New Charonis in Jerusalem. Und in Jerusalem auch. You have to think what a blessing it is. From their side. Und ihr müsst euch vorstellen, was für ein Segen das ist aus deren Perspektive. And this is what we want to talk about in the today and next week. Und darüber möchte ich eben heute sprechen und auch nächste Woche noch. The mindset that has to shift. Einfach dieses Paradigma, diese Sicht der Dinge, die sich verändern this muss. This freedom that we have to bless. Diese Freiheit, die wir besitzen, um ein Segen zu sein. Because God gives us this security. Weil Gott uns dieses Sicherheitsnetz gibt. And God says, you're not going to outgive me. Und Gott sagt eben, du kannst nie mehr geben, it's als ich possible. Geben werde. Das ist nicht möglich. You give and I will give back. Und wenn du gibst, gebe ich etwas zurück. And I will give you more. Und ich gebe dir mehr noch. And if this becomes a lifestyle, und wenn das zu einem Lebensstil then you wird, will become my steward. Dann wirst du mein Verwalter sein. And I will entrust you und ich werde dir Dinge anvertrauen. With much to give. Mit vielem, das du geben kannst. The problem is, das Problem ist, we often think of what we gave. Wir denken oft daran, was wir gegeben haben. In terms of what we lost. Und zwar in dem Sinne, was wir dadurch verloren haben. Are you really going to give that much? Und man denkt sich, wirst du wirklich so viel geben? Well, it's the tithe. Naja, es ist der Zehnte. Do you know what we could do with that? Aber weißt du, was damit geschehen könnte? We could get a new TV. Wir könnten einen neuen Fernseher kaufen. The stereo in my car, I could get another one. Oder ich könnte ein neues Autoradio, könnte ich mir um das Geld kaufen. You're right. Stimmt eigentlich. We could buy a new lawnmower. Man könnte auch einen neuen Rasenmäher mit dem Geld kaufen. You're right. Stimmt eigentlich. You're right. What was I thinking? Und dann, okay, oh, foolish man, what was I thinking? Was habe ich nur gedacht? Ja. I almost put that in the offering. Ich hätte das fast in diesen Korb geschmissen. Thank you for bringing me to my senses. Danke, dass du mich wieder irgendwie zur Vernunft gebracht hast. I don't know what got over me. Ich weiß nicht, was mich da jetzt gerade überkommen ist. But what we should do, aber was wir tun sollten, is think of what they could do with it. Was sich da vor Augen halten, was sie damit tun können, die anderen. Wie viel gibst du rein? Oh, that's wonderful. Hey, das ist wunderbar. I'm sure they can do a lot with that. Ich bin mir sicher, die können viel it's mit dem fantastic. Geld anfangen. Can we give a little more? Wirklich, kann man nicht ein bisschen mehr reingeben? That's how we have to think. Von der Seite it her has muss to man be sehen. This paradigm shift. Es muss dieses dieser Sichtwechsel sein. Now let's go a little further. I want to give five things about tithing. Und ich möchte fünf Dinge ansprechen bezüglich des Zehnten. Tithing expresses my thankfulness to God. Es drückt meine Dankbarkeit Gott gegenüber aus. If I'm really convinced that God is controlling my finances. Also wenn ich wirklich überhaupt davon überzeugt bin, dass Gott die Kontrolle über meine Finanzen hat. If I'm really hat. Convinced that everything comes from the Lord. Wenn ich davon überzeugt bin, dass alle Dinge von Gott kommen. Now some of us are not convinced. So. Viele von uns sehen das vielleicht and gar we'll nicht talk so. About that a little later. Und darüber wollen wir ein bisschen später sprechen. It's an expression of thankfulness. Es ist, aber wenn man so sieht, ist es ein Ausdruck der Dankbarkeit. Number one. Erstens. Number two, it's a spiritual discipline. Zweitens ist es eine geistliche Übung. I don't always really want the tithe. Es ist nicht so, dass ich immer den Zehnten geben möchte. We get a gift from Mary's sister or mother or father or something. Man bekommt vielleicht ein Geschenk von oh, wow. Mary's Schwester oder Vater. Yeah, $1,000. Wow, that's incredible. Wahnsinn. $1,000. Amazing. Wahnsinn. You mean 910. Okay. No, you mean, yeah. No, you mean, I guess I'm trying to, 10%, 900. You mean 900. Du meinst also 900? Right. Yeah, yeah, genau. 900 Dollar. 900. 1,000 sounded much better. Aber 1,000 klingt viel mehr. It's only 900. Aber es sind eigentlich nur 900. You took the tithe out already? Den, hast du den Zehnten schon abgezogen? It's already gone. Ja, der ist schon weg. 900. Okay, right. 900. But 1,000 sounded better. Aber 1,000 klingt einfach besser. That's 900. Aber jetzt sind es halt nur 900. It's a discipline. It's a faith discipline. Es ist eine Disziplin, eine Übung des Glaubens. It helps me to tune into what actually is reality. Und es hilft mir, mich auf das irgendwie zu konzentrieren, was Realität ist. Why are you so sad? Warum bist du so traurig? Well, 1,000 sounded better than 900. Naja, 1,000 klang einfach besser als 900. Yeah, but it came from God. Ja, aber es kam von Gott. Do we know that for sure? Sind wir uns dessen sicher? You decide. Okay, entscheide whether you du das. Want to believe that this gift came from God. Du entscheidest, ob du glaubst, dass dieses Geschenk von Gott kam. And that he could do it again. Und dass Gott es auch wieder tun kann. Right. 900 sounds really good. Stimmt. Okay, 900 yeah, klingt eigentlich wirklich good gut. Now. Now watch. Next one. Joyous privilege. Das zweite, es ist ein freudiges Privileg. Do you know why it's such a joyous privilege? Und wisst ihr, warum es so ein freudiges Vorrecht ist? Because it's better to give than to receive, the Lord said. Weil es immer besser ist zu geben als zu nehmen, sagt der Herr. And I cannot outgive God. Und ich kann nie mehr Gott mehr Now geben, we, als er mir gibt. You cannot do this carelessly. Und das kann man aber nicht so leicht einfach tun. This is like something that we concentrate on. Also man macht das nicht leichtfertig, sondern es ist etwas, worauf man sich konzentriert. It's like we're stewards. Es ist so, als ob wir eben Verwalter sind. Almost like God's business people. So wie Gottes Geschäftsleute. Because God wants the blessing to flow through us. Weil Gott möchte, dass der Segen durch uns hindurchfließt. So I'm actually very conscious of what's going on here. Und so bin ich mir eigentlich sehr bewusst, was hier so vor sich geht. And I understand. Und ich verstehe dann, that I cannot outgive God. Dass ich nicht mehr Gott mehr geben kann als er And gibt. Sometimes I'm in a situation, und manchmal stehe ich in dieser Situation, where I've got some money in my pocket, wo ich etwas Geld in meiner Tasche habe, and I'm talking to somebody, und ich spreche mit jemandem, and God says, give it to him. Und Gott spricht zu mir, gib ihm das. And I think, I don't know if I can afford it. Und ich denke mir dann so bei mir selbst, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. And God says, obey me. Und Gott sagt dann einfach, gehorche Why mir. You hesitating? Warum zögerst du jetzt? Do you think I can't give it back to you? Glaubst du nicht, dass ich es dir wiedergeben kann? I remember I was at a seminar. There's like 1,500 people there. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem Seminar und da waren ungefähr 1,500 Leute anwesend. And the offering came around. Und da kam eben die Gabensammlung vorbei und ich saß in der ersten Reihe. American dollars in my pocket. Und ich hatte 10 US-Dollar in meiner Tasche. And God said, put it in. Und Gott sagte zu mir, wirf sie and hinein. I said, it's my last 10. Und ich habe gesagt, das ist mein letzter Zehner. Just put it in. Naja, gib ihn rein. And I said, how am I gonna get home? Und ich habe mir gedacht, na gut, wie komme ich jetzt nach Hause? You'll get home. Just und, put it in. Und er sagte, na du kommst and schon said, nach Hause. Okay, you give it back to me and I'll put it in. Und ich habe gesagt, okay, wenn du es mir zurückgibst, schmeiße ich den jetzt rein. So I put it in. Und so habe ich diesen Zehner reingeschmissen. Und das ist wirklich also wahr. Before, and the service ended before I got off the platform. Und der Gottesdienst war aus und bevor ich eben runterstieg von der this girl from Montreal came up to me. Kam diese Frau, dieses Mädchen aus Montreal. She says, Pastor Rob, I want to give you some. Und sie sagt zu mir, Pastor Rob, ich möchte etwas geben. I said, what? Und ich habe gesagt, was ist das? Ich möchte dir 10 Dollar geben. I said, wait. What? Ich sag, was? I want to give you $10. Ich möchte dir 10 Dollar schenken. I said, for what? Und ich sagte, wofür? She said, God told me to give you $10. Gott hat mir gezeigt, ich soll dir 10 Dollar geben. Wait, explain this to me. Just explain the whole thing. Kannst du das nochmal erklären? Start from the beginning. You were sitting in church. Also du bist da unten gesessen. And God just told you. Und Gott hat dir das gesagt. Exactly. Also, I was sitting there. Ich bin da gesessen. And God said to me. Und Gott hat zu mir gesprochen. Give Pastor Rob $10. Gib dem Pastor Rob $10. So I'm just obeying him. Und das mache ich jetzt. Here's the $10. Hier sind die 10 Dollar. I was like dumbfounded. I thought, wait a minute. Und ich war echt irgendwie so. It can't be this real. It can't be that real. Und ich habe mir gedacht, es kann ja nicht so real, so konkret sein. But it is. Aber bei Gott ist es so. If we engage ourselves in it. Wenn wir uns darauf einlassen. Next one. It's a constant reminder. Der nächste Aspekt ist, dass es eine beständige Erinnerung because ist. Because we forget. weil wir Dinge vergessen. Especially when God blesses us. Besonders wenn Gott uns segnet. When God blesses us, it's so easy to forget. Und wenn Gott uns segnet, ist es so leicht, das zu vergessen. That He's the source of our life. Und zu vergessen, dass Er die Quelle des Lebens ist. That's why God takes us through valleys financially. Und deswegen führt uns Gott auch durch so finanzielle Täler. And God says, "Will you focus on me?" Weil diese Frage stellt, wirst du auf mich schauen? I'm in control. Denn ich habe die Kontrolle so, über das alles. Bring you up, don't forget me. Und wenn ich dich da wieder heraushebe, dann vergiss mich I won't nicht. Forget. I promise I won't forget. Okay, I'll ich werde never dich nicht vergessen. Ich verspreche, ich werde es nie vergessen. Okay. The tithe is a constant reminder. Aber dieser Zehnte ist eine beständige Erinnerung. That everything comes from God. Dass alles von Gott kommt. And when my wife takes the tithe out. Und wenn meine Frau, und sie macht das bei uns, den Zehnten abzieht. Right. Of course. Dann ist es immer so ein Erlebnis, okay, richtig. Right, ja. Natürlich, ja. I forgot. Ich habe das jetzt irgendwie vergessen, aber God's in control. Gott ist in Kontrolle. It's a supernatural principle. Und es ist ein übernatürliches Prinzip. And this is the mind blower. Und das ist das, was uns wirklich umpustet. You cannot figure out how God will bless you. Man kann es nicht irgendwie im Vorhinein schon erraten, wie Gott einen segnet. And this is the testimony of everybody who has become a tither. Und das ist das Zeugnis, das jeder geben kann, der den Zehnten gibt. That you cannot figure it out. Dass du es dir nicht irgendwie ausmalen kannst. He supernaturally works. Gott wirkt auf eine übernatürliche Romans Art. Römer 11, 33. In a way that is past finding out. Auf eine Weise, die eben über den Verstand hinausgeht. Things just happen. Dinge passieren einfach. You scratch your head. Du kratzt dich am Kopf. You can't give and then try to figure. It's going to come from there. Yeah. Oder es ist nicht so, dass du etwas gibst und dir dann schon weißt, ich denke, es kommt wohl aus der Ecke dort. My wealthy aunt will give me money. I'm also, sure. Wahrscheinlich meine wohlhabende Tante wird mir etwas zustecken. Oh Lord, turn her heart. Okay, Herr, wende ihr Herz. I gave. Use her. Ich habe gegeben, verwende sie jetzt. God does it the way he wants to do it. Aber Gott tut es immer so, wie And er das will. Can't see it coming. Und man sieht nicht, you wie can't es passiert. Figure it out. Man kann es nicht irgendwie verstehen. It just happens. Es passiert einfach. And you think, und du denkst dir, Peter has to pay taxes. Der Peter muss Steuern zahlen. So he says to the Lord, we gotta pay taxes. Also Petrus war das, ja. Und er sagt, Herr, wir müssen jetzt einfach Steuern zahlen. Jesus says, well, I don't actually have to pay taxes because I'm the son of the king. Und er sagt, ich zahle eigentlich keine Steuern, denn ich bin der Sohn des Königs. But anyway, let's just pay taxes. Aber okay, zahlen wir halt Steuern. Look, go down to the sea and just catch a fish. Geh mal runter an den See und fang einen Open Fisch. Open his mouth and there'll be some gold in there and just go pay taxes. Öffne seinen Maul und nimm diese Goldmünze heraus, die im Maul steckt und zahl die Steuern. It's like that. So funktioniert it's es. Like so weird. So you have, eigenartig. Ja? You can't, it's supernatural. Du kannst es nicht verstehen, and es ist einfach übernatürlich. Begin to see it happen, und wenn du siehst, wie es kommt, you es passiert, become a convinced tither. Dann wirst du jemand, der wirklich überzeugt ist vom Zehnten. Okay, let's look at Genesis chapter 14. Schauen wir uns nochmal 1. Mose Kapitel 14 an. This is about Abraham. Dann schließen wir langsam ab. Das geht jetzt hier um Abraham. And Melchizedek, the king of Salem, a priest of the Most High God, brought Abraham some bread and wine. Und Melchizedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm Abraham Brot und Wein. Now what's the background? Was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Four kings invaded the land. Vier Könige fielen über das Land and her. And they defeated five kings. Und haben fünf andere Fürsten besiegt. And they captured Abraham's nephew. Und sie nahmen also den Neffen Abrahams, den Lot, and they just mit. Took everything away from the land. Und haben einfach alles mitgeführt aus dem Land. Four nations came together. Also vier Nationen kamen four zusammen, kings, and they vier just Könige, took everything. Und haben einfach alles geplündert. So Abraham took 318 servants. Und so nahm Abraham 318 seiner Diener mit. Where are we going? Und dann, okay, wo geht's hin? Me. Reitet mir einfach nach. There they are. Aha, da vorne sind sie schon. You mean we're gonna attack them? Du meinst, wir werden sie jetzt angreifen? Right. Ja, genau. 318 of us? 318 von uns? Ja. Ja. Against four armies? Gegen vier Armeen? Ja. Ja. We're gonna surround them. Wir werden sie umzingeln. 318 men defeated four armies. 318 Mann besiegten vier Armeen. Is that possible? Ist das möglich? It's possible. Es ist möglich. Now watch. This is a type of Christ. Und das ist ein Typus auf Christus hin. Hebrews 7 and Melchizedek is a type of Christ. Und wenn ihr Hebräerbrief Kapitel 7 lest, ist Melchizedek ein Bild für Jesus. He's the king of Salem, Jerusalem. Er ist ein Priester, er ist der König von Salem, Jerusalem. Jerusalem. And a priest of God Most High, he brought him bread and wine. Ein Priester des Gottes Höchsten und er brachte eben Brot und that Wein. That sound familiar? Klingt das irgendwie? It's an incredible picture of Christ. Geläufig. Look at the next picture. Und das ist ein Bild für Christus. It says, and Melchizedek blessed Abraham with this blessing. Und Melchizedek segnete Abraham mit dem folgenden Segen. Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth. Sei Abraham durch den höchsten Gott. What is he doing? Des Himmels und der Erde. He's bringing this whole thing into perspective for Abraham. Was macht er hier? Er setzt das Ganze mal in die Perspektive, in die richtige. Verse 20. Vers 20. And blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. Und gepriesen sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben God hat. God did this, Abraham. Gott hat das gemacht, I mean, Abraham. You guys are good, but you're not that good. Ihr seid zwar super, aber ihr seid nicht you so super. You guys are like you know Clint Eastwood coming in, but you're not nicht, that good. Ihr seid vielleicht so wie Clint Eastwood, aber nicht so gut. God did this. Gott hat das getan. Look what it says. And then Abraham gave Melchizedek a tenth of all the goods. He had recovered. Da gab Abraham Melchisedek ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hatte. Look at the next verse and we'll really start to close. Und mit dem nächsten Vers wollen wir langsam abschließen. This is a little later. Das ist ein bisschen später jetzt. It's Genesis 26, 12. Das ist eigentlich 1. Mose 26, Vers 12. And it says, Isaac planted his crops that year. Und Isaac erntete in diesem Jahr sein Getreide. He harvested 100 times more. Then he planted. Er erntete 100-mal mehr, als er ausgesät hatte. For God blessed him. Denn Gott segnete ihn. This is what we're talking about. Das ist das, worüber wir sprechen. This is the manner in which God wants to bless us. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns segnen But will. We have to step into it. Aber wir müssen da hineinsteigen. And start to honor him. Und uns darauf einlassen und ihn ehren. And I'm going to give you 6 quick ways. Why we don't tithe? Und ich möchte euch 6 Gründe geben, warum man nicht den Zehnten gibt. And maybe one of these applies to you. Und vielleicht ist einer dieser Gründe okay. auch euch bekannt. Why Christians don't tithe? Warum Christen no, that's not it. Go to nicht slide den Zehnten 30. geben? Right there. Why Christians don't tithe? Okay, reason number one. Der erste Grund ist the early church. Die frühe Gemeinde. They say the early church. Also die Urgemeinde, die hat keinen Zehnten gegeben. You don't read in Acts. Man liest das nirgends in der Apostelgeschichte. Paul doesn't talk about it. Paulus spricht auch so nicht darüber. They didn't tithe, why should I tithe? Also wenn die keinen Zehnten gaben, wieso soll ich das you machen? Know why they didn't tithe? Wisst ihr, warum sie es nicht Because gemacht haben? They were so above the tithe. Weil sie so weit drüber lagen. In Acts chapter 2, verse 44, they sold everything. In Apostelgeschichte 2 haben sie alles verkauft, they was sold sie hatten. Their property and everything they had. Haben ihr Eigentum verkauft. They gave so much and abundant. They gave 5, 6, 7 times the tithe. Und die haben vielleicht den 6, 7, 8-fachen Zehnten gegeben. We have to go back to the tithe because. Aber wir müssen zurückgehen zu diesem Zehntel. Because it's the minimal. It's like back to the minimal. Weil das so das Minimum because ist. Because the church has lost its vision. Weil die Gemeinde ihre Vision verloren hat. That's why the tithe is not mentioned. Und deswegen wird auch der Zehnte nicht erwähnt. But it started with Abraham. Aber es begann mit Abraham. Moses commanded it. Mose spricht davon und and Jesus ihn. Commended it. Und Jesus auch. Reason number two. Der zweite and, Grund. And we'll go over these next week. Ignorance of the blessing. Unwissenheit des Segens. We don't realize Segen. How supernatural this is. Uns ist nicht bewusst, wie übernatürlich das Ganze There's wirkt. A book that's on the internet. Es gibt ein Buch im Internet. It's called The Power of Tithing. Die Macht des Zehnten. The tither is the greatest benefactor. Und der den Zehnten gibt, ist der größte Begünstigte. Because you place yourself in a position as God's steward. Weil du dich in eine Position stellst, wo du Verwalter Gottes bist. Next. The fear of going under. Die Angst davor, unterzugehen. I don't make enough. I'm afraid. How will I pay my bills? Ich verdiene nicht genug. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll. Ich habe bereits Schulden. All right, here's my advice. Okay, und hier kommt jetzt I haven't read this anywhere, it's just my advice. Mein Ratschlag, ich habe das nirgends gelesen, das kommt jetzt nur von mir. Take your tithe this month. Nimm den Zehnten dieses Monats. 10% off the top. Also 10% vom ersten. And put it in a bank, put it somewhere like in a bank account. Und leg es irgendwohin, vielleicht auf ein Sparkonto. And see if you can survive. Und schau mal, ob sich's ausgeht. If you happen to survive the month, wenn du also das Monat überleben solltest, and believe that God will do miracles, und glaub daran, dass Gott Wunder then tun kann, go into the second month and do the same. Dann im zweiten Monat mach das Gleiche nochmal. But just in case God can't, just put it on the side. Aber wenn im Falle des Falles, dass Gott nichts tun kann, legst dir auf die Seite. If you can survive the second month, wenn du es im zweiten Monat auch überlebst, giving God opportunity to do miracles, und Gott die Möglichkeit gibt, Wunder zu tun in deinem Leben, put the money on the side for the third month. Dann mach auch im dritten Monat, mach es so, dass du das auf ein Konto if legst. God doesn't come through, wenn Gott nichts tut, then say to God, look, dann sag Gott, schau mal, can I borrow this? Kann ich mir was von diesem Geld ausborgen? keep your blessing. I just need to borrow this. Okay? Also du kannst deinen Segen behalten, aber ich brauche mir ein bisschen was aus. Gib Gott eine Chance. But if you're afraid, just keep it on the side for now. Und wenn du wirklich Angst davor hast, dann leg es einfach auf die Seite. Test God. Und prüfe Gott darin. All right, we're almost done. Okay, wir sind next fast one. Durch. Impatience with God. Ungeduld mit Gott. Do you know how long Abraham waited? Wisst ihr, wie lange Abraham gewartet 25 hat? Years after God promised him Isaac. Er hat 25 Jahre gewartet, nachdem Gott ihm Isaac versprochen hat. Do you know how long he waited until, let me see, 25 years and then Jacob was born. Jacob was born 100 years later. Und Jakob wurde 100 Jahre danach geboren. Long time. Also das sind lange Zeiträume, bis dieser Segen freigesetzt wurde. Und wenn Gott etwas zurückhält, aus irgendeinem it's Grund, because he's building it up. Dann deswegen, weil er etwas aufbaut. Impatience. Okay, one more. Also Ungeduld kann einer dieser Gründe sein. No vision. Keine Vision zu haben. You have no personal vision or there's no vision in the church. Du hast keine persönliche Vision für das Ganze oder in der Gemeinde gibt es einfach keine Vision. And one more. Und der letzte. Carelessness in budgeting. Eine Sorglosigkeit oder keine Sorgfalt im Budget. You keep spending it. Du fährst einfach fort, das Geld before auszugeben. You can give it, you just keep spending it. Bevor du es überhaupt noch geben kannst, gibst du es aus. You keep spending it on things you really don't need. Du gibst es für Dinge aus, die du nicht wirklich brauchst. That's why God says, give me the first off the top. Und deswegen sagt Gott, gib mir das erste Zehntel. We'll talk about these things in the next couple of weeks. In den nächsten Wochen wollen wir auch noch ein bisschen über diese Dinge sprechen. If this is brand new, do not freak out. Und wenn das ganz neu ist für dich, dann freak jetzt nicht. I've been doing this 30 years. Zuck jetzt nicht aus. 30 years and it works. Und seit 30 Jahren mache ich das jetzt und es funktioniert wirklich. We could have testimonies for the next 3-4 months of people who know this works. Und wir könnten sicher monatelang Zeugnisse von hier oben hören von Leuten, die wissen, amen, dass das funktioniert. Let's pray. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute Morgen. We want to be a church that's the light of the world. Denn wir möchten eine Gemeinde sein, die ein Licht ist in dieser Welt. We want to be a church that impacts people's lives. Eine Gemeinde, die einen Unterschied macht im Leben von anderen. We want to be a great church. Eine großartige Gemeinde. We want to be blessed by you. Wir möchten von dir Segen empfangen. We want people to know that we're blessed by you. Und wir möchten, dass andere auch wissen, dass wir von dir gesegnet and we want werden. To be a blessing to them. Wir möchten auch für sie ein Segen maybe sein. Here this morning, vielleicht bist du heute Morgen hier. You've never received Christ. Und hast Christus noch nie angenommen. Pray a simple prayer with me. Sprich ein ganz einfaches Gebet zusammen mit mir. God, forgive me. Sag, Gott, vergib mir. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünde. My selfish acts. Meinen Egoismus. Forgive me and cleanse me. Vergib mir, reinige mich. Give me the gift of eternal life. Gib mir bitte dieses Geschenk des ewigen Lebens. Be my father. Sei mein Vater. Not just my God. Nicht nur mein Gott. But be my father. Sondern sei mein Vater. Cleanse me. Reinige mich. Receive me into your family. Empfange mich in deine Familie. We pray this morning. Wir beten darum in heute Jesus Morgen. Name. In Jesu Namen. And for our church this morning. Und für die Gemeinde heute. Father, I pray that all of us would understand. Ich bete, Vater, dass jeder von uns verstehen möge. Enter by your grace, in your time, into your economy. Und sich wirklich darauf einlässt, Herr, in Zeit, durch deine Gnade, in deine Wirtschaft. That our church would also be a church. Dass unsere Gemeinde auch so eine Gemeinde ist. That is impacting the world. Die einen Unterschied macht in der Welt. In Jesus' name. And we pray for those people in Hamburg, Germany. Und wir beten schon jetzt für diese Menschen in Hamburg. Amen. Amen. Amen. Thanks for listening.